Hören Teil 3. Sie sind an einer Bushaltestelle und hören, wie sich ein Mann und eine Frau über eine Reise unterhalten. Hallo Natalie. Servus Georg, wie geht's? Danke, gut. Und dir? Mensch, erzähl, wie war es im Urlaub? Ja, irre. Marie und ich sind ja letzten Montag nach Mykonos geflogen und wir hatten super Wetter. Wir sind morgens um 8 im Regen abgeflogen und sind auf der griechischen Insel so gegen Mittag angekommen. Von der Maschine habe ich das blaue Meer gesehen. Schon richtig einladend. Echt? Ja, und dann sind wir ins Hotel gefahren. Ich habe sofort meine Badesachen angezogen, habe mir mein Handtuch und das Sonnenöl geschnappt und bin direkt ans Meer gegangen. Es war umwerfend. Das Meer, die netten Menschen, die Sonne. Und Marie? War sie nicht dabei? Na. Sie wollte ja ihren Traummann finden, den sie auf der Tourismusmesse kennengelernt hatte. Ach ja, Kostas, von dem schwärmte sie ja so sehr. Sie hat sich ja direkt in ihn verliebt und musste ihn unbedingt sehen. Als wir im Hotel waren, hat sie nach seinem Restaurant gefragt. Du weißt ja, er führt ein Unternehmen auf der Insel. Das hat sie dann auch schnell herausgefunden, aber... Aber? Kostas war gar nicht da. Er war bei seinem Bruder in Athen. Also musste sie warten, bis er vom Festland wieder zurückkam. Da muss sie sich ja sehr geärgert haben. Sie war sehr traurig. Aber ich habe ihr gesagt, dass das ja nicht auszuschließen war. Denn Kostas wusste nicht, dass sie kommt. Gott sei Dank war er aber im übernächsten Nachmittag schon wieder auf der Insel. Das erfuhr sie dann über den Empfangschef des Hotels, weil beide sehr gut befreundet sind. Wir planten daraufhin ein Abendessen im Restaurant. Hat sie ihn dann endlich getroffen? Kostas war sprachlos. Sie rannte in seine Arme. Ich glaube, ich war so froh, dass sie ihn endlich sah und ehrlich, mir kamen die Tränen. Rührend. Wie habt ihr denn den Rest eures Urlaubs verbracht? In den darauffolgenden Tagen hat uns Kostas die Schönheiten der Insel gezeigt. Unberührte Buchten und glasklares Wasser. Wir waren auch auf einer Nachbarinsel mit dem antiken Orakel und den Palästen. Einfach traumhaft. Wow, nicht schlecht. Und jetzt seid ihr wieder hier zurück im Alltag. Wieso wir? Na, nur ich. Denn Marie hat sich noch ein paar Tage Urlaub genommen und ist auf Mykonos geblieben.